Hören 9, Text 4. Experten haben herausgefunden, dass wir nur 30% der guten Vorsätze, die wir haben, auch tatsächlich umsetzen. Das hängt damit zusammen, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Wem aber wirklich daran gelegen ist, seine Vorsätze umzusetzen, dem sei empfohlen, besonders planvoll und strukturiert an die Sache heranzugehen. Hier hat sich die folgende Strategie bewährt. Man sollte nicht nur ein Ziel für einen bestimmten Zeitraum festlegen, sondern man sollte sich auch überlegen, was einen von diesem Ziel konkret abhalten könnte und wie man auf diese Hindernisse dann reagieren kann. Ferner ist es auch wichtig, sich sehr konkret vorzustellen, zu welch schönen Augenblicken es führt, sollte sich das Ziel tatsächlich erfüllen.